Andacht vom 17.08.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Die Prüfungen bestehen. Ich werde heute etwas teilen aus Matthäus Kapitel 22. Da werden mehrere Prüfungen beschrieben. Es ist wirklich interessant. Zuerst wird Jesus getestet, dann nochmal, dann ein drittes Mal, dann prüft er sie. Wir dürfen ja von Jesus lernen. Wenn er nicht unser Vorbild wird, haben wir nur Probleme. Ich sage seit Jahren, dass die Zeiten böser und schlimmer werden. Die Deutschen haben ein Sprichwort: alles durch die rosarote Brille sehen. Das sollten wir nicht tun. Ich habe schon oft gesagt, dass in den letzten Zeiten, wo auch die große Ernte stattfinden wird, alles auch sehr böse sein wird. Deshalb gibt's die EPS. Ab heute kann man sich einschreiben. Und am Abend gibt's ein Live mit Infos dazu. Hier ist, was mich bewegt. Es gibt unterschiedliche prophetische Stimmen in der Welt. Entweder kündigen sie eine wunderbare Erweckung an, die bald beginnen wird, das Reich Gottes wird sichtbar werden. Das klingt wie purer Sieg. Andere prophetische Stimmen warnen, dass die Zeit böse und alles dunkel sein wird. Der geistige Kampf soll immer heftiger werden. Und sie sagen, dass in dieser dunklen Zeit Jesus seine wahre Kirche herausschmilzt. Ich habe immer gesagt, dass ich glaube, dass beides wahr ist und gleichzeitig geschehen wird. Ich glaube nicht, dass alles nur gut oder nur schlecht werden wird, bevor Jesus wiederkommt. Wenn man die Bibel gründlich studiert, wird man feststellen, dass vieles gleichzeitig geschehen wird. Deshalb glaube ich, dass es gefährlich ist, sich nur auf eines vorzubereiten. Menschen, die sich nur auf das Böse in der Welt vorbereiten, denken nur ans Überleben, nicht aber an ihren Sieg in Christus. Menschen, die sich nur auf den Sieg und die große Ernte vorbereiten, sind nicht auf schlimme Zeiten vorbereitet. Wir sollten auf die Stimmen in den Briefen und Evangelien hören. Wir sollten auf die Zeichen der Zeit schauen. So wie Jesus sagt: Wenn ihr mir nicht glaubt aufgrund der Worte, dann glaubt aufgrund der Zeichen, die ich tue. Wir müssen auf beides zugleich vorbereitet sein. Wir müssen unsere Herzen auf Jesus und auf seinen Sieg richten. Aber wir werden zugleich wissen müssen, dass das Böse kommt und wir darauf vorbereitet sein müssen. Es ist eine Herausforderung. Seht doch, wie die Welt jetzt auf Afghanistan schaut. Fast alle sind total überrascht. Amerika hat Afghanistan nach fast 20 Jahren verlassen. Sogar die besten Experten hatten geschätzt, dass es mindestens 60 bis 90 Tage dauern würde, bis die Taliban das Regime übernehmen würden. Angela Merkel gab zu, dass sie total überrascht wurden und dass sie es vermasselt haben. Sogar der Präsident flieht aus dem Land. Afghanistan wurde nun einigen verrückten Menschen überlassen. Die Menschen sind nicht bereit, auf Gottes Stimme zu hören. Sie schauen nur auf die Zeichen um sie herum. Wie viel mehr ist es wichtig für die Gemeinde Christi, auf Gott zu hören? Wenn wir nicht lernen, unsere Herzen gut zu behüten und nah am Herrn zu wandeln und untereinander in enger Beziehung zu leben, werden wir ähnlich überrascht werden. Wie jetzt viele Nationen total überrascht wurden. Dies ist das vierte Jahr, seit der Herr mir befohlen hatte, ich solle meinen Mund aufmachen und die Trompete blasen. Ich muss damit leben, dass auch mir nahe Menschen rund um die Welt nicht auf die Trompete hören, auch wenn es mich traurig macht. In Europa gab es viele Menschen, die mir so nah waren, aber sie wollten nicht auf die prophetischen Stimmen hören. Sie sind gespalten in zwei Lager. Die einen bereiten sich auf wunderbare Zeiten vor, die anderen auf die schlimmsten Zeiten, die es jemals gab. Wir müssen aus jeder Prüfung lernen, die auf uns zukommt. Schauen wir in Matthäus 22. Erst kommt etwas Interessantes, Vers 15 bis 17. Dann gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn bei einem Ausspruch fangen könnten. Und sie senden ihre Jünger mit den Anhängern des Herodes zu ihm und sagen: Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Sage uns nun, was denkst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Die Pharisäer schauten, wie sie Jesus testen könnten. Sie wollten ihn reinlegen. Schaut, wie verrückt, sie wollen Jesus austricksen. Sie senden ihre Jünger zusammen mit den Anhängern von Herodes zu Jesus. Die beiden sind eigentlich Feinde, die wollen nichts miteinander zu tun haben. Die Pharisäer wollen geistliche Macht, die Herodianer wollen das politische Königreich. Wenn man in die Geschichte schaut, sieht man, dass sie einander in Opposition gegenüberstanden. Aber um Jesus zu prüfen, kommen sie gemeinsam. Ich sehe hier ein geistliches Muster. In diesen letzten Tagen werden alle Mächte zusammenhalten, um uns zu prüfen. Das wird etwas sehr Normales sein. Die Christen werden von allen Kräften geprüft werden, an allen Ecken. Und immer geht es um unsere Herzen. Wenn die Bibel sagt, viele werden abfallen in den letzten Tagen, da müssen wir verstehen, dass wir diejenigen sein könnten, die von Jesus weglaufen. Das ist möglich. Denkst du, es geht dir gut? Du gehst mit Jesus und dann geschieht etwas und du bist voller Groll. So schnell geht das. Eine der Frauen, die meine Andachten auf Deutsch übersetzt, sandte mir ein Zeugnis. Ein Bekannter von ihr war so bitter über alles, was er erlebt hatte, dass er vom Glauben beinahe nichts mehr wissen wollte. Er hatte sich von Jesus abgewandt. Nachdem sie die Andachten über Hoffnung übersetzt hatte, sandte sie diese dem Mann, und er konnte es annehmen. Ich bin bewegt. Ich liebe es, wenn Jesus jemanden auf der anderen Seite der Welt benutzt, dass Jesus ihn berührt. Schaut, die Bibel sagt deutlich, dass es Angriffe geben wird. Täuscht euch nicht selbst. Angriffe werden kommen. Wir müssen auf Jesu Worte hören. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Dieser Moment ist jetzt da. Wir müssen sehr bewusst und intensiv mit Gott leben. Die Feinde der geistigen und der irdischen Welt haben sich zusammengeschlossen, um uns zu prüfen. Schaut, hier wurde Jesus geprüft. Sie fragen ihn, ob es in Ordnung ist, Steuern zu zahlen. Schaut, wie verrückt das ist. Die einen sind dagegen, die anderen dafür. Eigentlich muss Jesus da auf alle Fälle in Schwierigkeiten geraten. Und es ist sehr interessant. Der Grund, warum Jesus diese unglaubliche Antwort geben konnte, war, weil er offene Augen hatte. Die Bibel sagt deutlich, dass Jesus offene Augen und Ohren empfangen hatte. Wenn ihr nicht geöffnete Augen habt, werdet ihr der Welt nicht antworten können. Wir leben unser Leben und schauen dauernd auf Jesus. Wir sind diejenigen, die die Trompete blasen sollen. Wir sollen einander unterstützen, damit wir stehen können, wenn unsere Herzen geprüft werden. Niemand wird Angst haben vor Menschen, die gegen Jesus sind. In 2. Timotheus 3 steht, dass alles sehr schnell gehen wird und es beschleunigt sich momentan sehr. Der Herr sprach zu mir über die Situation in Afghanistan. Ich mag Verschwörungstheorien nicht. Ich mag das Politisieren nicht. Mich interessiert die Wahrheit. Ich denke, dass rechts und links zwei politische Parteien sind, die nur unterschiedlich dasselbe machen. Es macht keinen Unterschied. Woher erhalten wir Weisheit und Wissen? Die Weisheit kommt nicht von den Bergen, sondern von Gott. So steht es in Psalm 121. Merkt euch das. Wir müssen unsere Augen immer zum Herrn erheben. Hier ist, was wichtig ist. Ich denke, dass Gott zu mir sprach. Afghanistan ist der Vorbote dessen, was in der ganzen Welt geschehen wird. Es wird ein Vakuum und eine Abwesenheit von Gutem geben. Die Amerikaner sagten, wir können gehen und alles bricht zusammen. Wenn wir Christen neutral sind, werden wir verlieren. Wir müssen begreifen, dass wir diejenigen sind, die die Möglichkeit und die Verantwortung in der Welt tragen. Es geht nicht um bessere Programme oder größere Kirchen. Es geht nicht darum, intensiver mit der Gemeinde um uns herum zu leben, sondern es geht darum, die Autorität und Güte Gottes in die Welt zu tragen. Mein Herz verlangt danach, dass dies geschieht. Ich verbrachte gestern viel Zeit damit, darüber nachzudenken und mit Gott zu reden. Er sagte, Reinhard, hab keine Angst, ich habe einen Überrest über. Dieser Überrest wird aufstehen und Licht werden. Gott verbindet seinen Überrest übernatürlich, damit sein Licht in der Dunkelheit scheint. Sie verstehen die Zeichen der Zeit. Sie bereiten sich auf die Ernte vor. Sie wissen um das Böse. Aber sie werden sich nie abwenden von ihrem Blick auf Jesus. Macht euch bereit, in diesen Zeiten zu stehen, denn Gott will, dass alle dabei sind. Wir brauchen die Sehnsucht danach, ein Teil Gottes zu sein. Wenn wir als Kirche leise werden, wird geschehen, was in Afghanistan geschah. Das Böse wird uns übernehmen, wenn wir nicht aufpassen. Es ist sehr interessant, dass Jesus das Böse erkannte. Wir müssen den Herrn bitten, unsere Augen mehr denn je zu öffnen. Nur wenn wir mit offenen geistlichen Augen leben, werden wir das Gute und das Böse erkennen. Die Güte Gottes ebenso wie das Böse und die Bosheit. Wie hat Jesus reagiert? Die ihn versuchten, wussten es schon. Sie sagten, wir wissen, dass du die Wahrheit verkündest und kein Ansehen der Person hast. Nun geht es um den Druck der Masse. Jesus weigerte sich, sich darunter zu beugen. Er beugte sich nur unter Gott. Hätte er sich der Masse gebeugt, hätte er den Menschen klein beigegeben. Du kannst nicht mit allen übereinstimmen. Wenn der Druck kommt, wirst du alleine dastehen, nur Jesus und du. Kapituliere nicht unter dem Druck um dich herum. Beuge dich nur unter Gott. Oft hörte ich dieses Argument. Reinhard, alle tun es, aber wir nicht. Es gibt Menschen, die sich nicht wehren wollen gegen die Menge. Aber die Menge hat nicht immer recht. Was geschieht? Die Masse folgt Regierungsbeschlüssen, weil alle es tun. Sie haben Angst anzuecken, obwohl sie spüren, dass die Beschlüsse falsch sind. Das Erste, was Jesus tat, war, er hörte auf Gott und beugte sich nicht der Menge. Deshalb konnte er fragen, was gehört Gott und was gehört dem Kaiser? Witzig ist, das war gar nicht die Frage. Es war nie die Frage, ob man Gott etwas zahlen sollte. Aber Jesus im übernatürlichen Verständnis konnte das klar sehen. Wir sollten nie vergessen, Gott das zu geben, was ihm gehört. Was gehört Gott? Wer ist Gott? Er ist die höchste Autorität, der man über alles andere hinweg gehorchen muss. Das wussten die Pharisäer. Als Jesus Gott in die Diskussion brachte, war das Gespräch beendet. Da kann man keine Kompromisse schließen. Wenn der Druck kommt, dass alle tun, was der Pastor oder die Regierung sagt, kannst du dich fragen, gebe ich Gott, was ihm gehört? Was gehört ihm? Meine totale Hingabe, meine erste Liebe. Wenn das Böse und die Bosheit um uns groß werden, können wir uns immer fragen, was gehört Gott? Ich, mein Leben, meine Hingabe. Wenn wir ihm unsere erste Loyalität geben, werden wir uns um das andere nicht mehr kümmern. Wenn unsere erste Loyalität Gott gehört, kann uns kein anderer Mensch mehr regieren. Dann kommt die zweite Prüfung. Jetzt kommen die Sadduzäer. Vers 23. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die da sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn. Hört zu, die Pharisäer waren Juden. Sie hatten geistliche Autorität. Die Herodianer wollten politische Macht. Die Sadduzäer wollten wieder geistliche Macht, aber sie glaubten nicht an die Auferstehung, was die Pharisäer schon taten. Sie versuchten, ein sehr unwahrscheinliches Szenario aufzubauen, um Jesus zu prüfen. Jesus antwortete in Vers 25 bis 32: Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Freunde, hört mir zu. Wenn die Zeiten sich beschleunigen, wenn nichts mehr sicher sein wird im Natürlichen, deine Finanzen nicht, deine Sicherheit nicht, einfach gar nichts, wenn alles erschüttert wird, was erschüttert werden kann, was dann? Jesus sagt, ihr betrügt euch selbst, ihr irrt. Er warnt, ihr könnt getäuscht werden. Freunde, ihr macht euch am besten mit zwei Dingen vertraut. Mit dem Verständnis der Schrift und mit der Kraft Gottes. Ich sehe etwas, was mich sehr bewegt. Bei vielen Menschen fehlt die Sehnsucht, die Schrift zu verstehen. Sie haben die Bibel religiös im Alten Bund gelesen. Jetzt haben sie den neuen Bund verstanden, aber jetzt sind sie frustriert. Sie erkennen, dass sie die Bibel mit einer falschen Linse gelesen haben. Wir müssen das Wort mit dem richtigen Verständnis kennen. Wir müssen Warnungen erkennen. Studiert die Briefe der Apostel. Lasst Jesus jeden Tag zu euch reden. Wir können nicht darin leben, wenn wir nicht täglich gelehrt werden. Und in der Kraft Gottes können wir auch nicht leben. Andere Christen lernen nur, im Heiligen Geist zu fließen, aber sie kennen das Wort nicht. Ohne Bibelwissen ist das gefährlich. Ebenso gefährlich ist es, nur das Wort zu kennen, ohne Erfahrung. Viele Menschen kennen entweder die Schrift oder die Kraft Gottes. Wir brauchen beides, sonst werden wir in diesen letzten Tagen getäuscht. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen an Gott und an Jesus Christus. Ich glaube, dass meine Gerechtigkeit im Kreuz ist. Aber wenn wir nicht in der Gerechtigkeit des vollbrachten Werks am Kreuz leben, haben wir nichts verstanden. Dann haben wir nicht einmal verstanden, was es bedeutet, gerecht zu sein. Wir müssen das Wort Gottes durch die Schrift verstehen und die Kraft Gottes im Leben erfahren. Dann werden wir Erfolg und Sieg erleben in diesen Zeiten. Jetzt kommt der dritte Test. In Vers 34 lesen wir, dass nun die eine religiöse Gruppe glücklich darüber war, dass die andere religiöse Gruppe von Jesus bloßgestellt worden war. Schon damals gab es Denominationen. Es ist wie heute. Die einen freuen sich, wenn anderen etwas nachgesagt werden kann. Jetzt kommt eine Frage in Vers 36. Lehrer, welches Gebot ist das größte im Gesetz? Wir kennen die Antwort Jesu. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus sprach hier von Agape. Das größte und wichtigste Gebot ist, die Liebe Gottes zu empfangen und weiterzugeben. Er benutzte ein spezielles Wort, das die Liebe Gottes beschreibt. Das ist so wunderbar. Lasst Gott euch lieben und dann teilt diese Liebe mit allen anderen. Das war das Ende der Prüfung. Drei Gruppen von Personen prüften Jesus. Jetzt ist er dran. Vers 41. Er fragt, was sie vom Christus denken, wessen Sohn er ist. Sie kannten die Schrift, sie verstanden ihn so gut, sie hätten ihm das beantworten können. Sie dachten doch, wir sind die schlauen Menschen, wir lehren andere. Sie antworteten, er ist der Sohn Davids. Nun zitiert Jesus David selbst aus den Psalmen. Es ist Psalm 72, Vers 43 bis 45. Wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Jesus muss einen Vers zitiert haben, den sie kannten, und niemand konnte ihm das beantworten. Dann prüfte ihn niemand mehr. Game over, Leute. Wenn Jesus uns testet, ist das Spiel vorbei. Er spricht direkt unsere Herzen an. Er wird unsere Herzen immer und immer wieder prüfen. Eins habe ich vor langer Zeit gelernt. Jesus stellt nie Fragen, um etwas zu erfahren. Er weiß es. Er will unsere Herzen testen. Die Pharisäer gaben ihm eine klare und eindeutige Antwort. Aber das wollte er gar nicht hören. Er schaute in die Herzen und offenbarte ihnen ihre Herzen. Aber statt zu merken, dass sie sich nach dem lebendigen Wort Gottes sehnten, zogen sie sich zurück. Sie wussten nur, was David im Psalm gesagt hatte. Sie kannten das Wort. Aber sie kannten es nicht im Geistlichen. Die Botschaft hinter der Botschaft. Wir müssen begreifen, unser Umfeld wird uns prüfen. Wir brauchen offene Augen für das Geistliche um uns herum. Wir müssen den Druck sehen. Wir müssen die Schrift und die Kraft Gottes verstehen. Und wir müssen wissen, dass wir in Gottes perfekter Liebe leben müssen. Gott prüft unsere Herzen. Wir dürfen nicht davonlaufen. Wir sollen nicht weggehen. Wir dürfen auf die Botschaft hinter der Botschaft, auf die Frage hinter der Frage horchen. Sie offenbart unser Herz. Gott schenkt unseren Herzen Gnade. Wenn wir auf Afghanistan schauen und wissen, dass das Böse rasch größer werden wird, dann bitten wir Gott. Gott, stelle mir Fragen, die unangenehm sind und mein Herz offenbaren. Ich will dich finden und mich dir hingeben. Dann werden wir die größtmögliche Ernte einbringen zur Ehre und Herrlichkeit Gottes. Danke.